Übertragung aktivier. Die Musik ballern um vier. Da kommt Rufus auf einem Tier. Das Peko ist fertig, Rufus reitet zu viel. Übertragung deaktiviert. Kein Bass mehr nach vier. Da steht das Peko auf und reitet auf Rufus Rücken nach Niffelheim. Übertragung aktivier. Der Livestream läuft seit 19 Stunden und das Peko kann nicht mehr. Rufus ist fertig und sucht das Bett. Da liegt das Peko und hat die Übertragung in Niffelheim einfach deaktiviert.